Sehr verehrte Hörerschaft, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, hier beginnt eine neue Sendung bei Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Winter im Niemandsland. Es ist Samstag, der 21. Januar 2017. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir von Contrabanda machen ein freies Radio, wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Die wir in dieser großartigen Stadt Barcelona leben, stellen uns natürlich ständig die Frage, was für eine Stadt ist Barcelona eigentlich? Nun ja, es kommt auf die Leute an. Es gibt Leute, für die ist Barcelona eine riesige Badeanstalt. Und es gibt Leute, für die ist Barcelona eine Businessstadt. Es gibt Leute, für die ist Barcelona eine Kulturmetropole. Zum Beispiel Leute wie wir. Und es gibt Leute, für die ist Barcelona so eine Art, ja, Truman-Show, wo diese Leute denken, die Bürger dieser Stadt laufen einfach nur herum, sie sind Angestellte des Rathauses, werden dafür bezahlt, dass sie eine möglichst realistische Menschenkulisse für die Anreisenden und Touristen abgeben. Eine Art folkloristischer Betrug. Es gibt Leute, für die ist Barcelona die heimliche Hauptstadt eines unsichtbaren Landes. Es gibt Leute, für die ist Barcelona ein Konsumparadies. Jawohl, die kommen von weit her, mieten einen Bus und fahren dann raus aus der Stadt in eine Art Rocker Village, Outlet Town und kaufen da wie die Blöden. Und es gibt Leute, für die ist Barcelona ein Stück Freiheit. Ein Gegenentwurf, ein Niemandsland. Willkommen bei Contrabanda FM 91.4. Wir senden jetzt 2 Stunden Jazz, Rock und allerlei Welterklärungsversuche. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie, wie immer, Detlef Jeskertz. Yo! Radio Contrabanda FM 91.4 Radio Libre de Barcelona. Doch kein Erinnern mehr. Solange ich denken kann, war alles, was ich bekam, meine Dosis. Zu müde, um wütend zu werden, genug Erfahrung, um nicht lebensmüde zu sein. Schalt doch mal einer die Rhythmusmaschine ein. Groove ist in the Musikbox, fällt mir dabei ein. Satz, wer will noch mal, wer hat noch mich? Blöder Dealer, halt dein Maul, wenn der Truthahn spricht. Jetzt dich, wir tun unser Geld in die Trinkerheilanstalt. Die einzige Art zu leben. Mach doch mal einer den Kulturkack aus. Ach, geht ja nicht, lass bloß an, bin ja selber drin. Eine Dosis von dem, was Ja, heute Besuch im Studio, lange nicht hier gewesen, Bammel. Meines Wissens ungefähr ein Jahr ist vergangen. Ja, moin moin, stimmt genau, ja. Willkommen. Danke für die Einladung und Feliz Año Nuevo, sag ich mal nachträglich. Ein bisschen ungemütlich heute der Tag, ne? Wir haben also einen grau verhangenen Himmel draußen. Ich gebe mal kurz den Wetterbericht durch. Gefühlte Temperaturen so bei 8 Grad etwa. Und auch Regen, zumindest Nieselregen, im Laufe des Vormittags könnte er auch heftiger werden. Okay, du hast viel, viel mitgebracht. Erzähl mal, was ist in dem Jahr passiert? Versuch das mal in einer Minute zu resümieren. Fuck. Spaß. Nee, das kann ich nicht, aber ich war die letzten Wochen unterwegs. Ich war, anstatt in die Weltgeschichte zu reisen, habe ich eine Reise in mein Heimatland nach Deutschland unternommen, um mal zu checken, ob ich vielleicht hier in dieser schönen Stadt Barcelona, in der ich auch lebe, zu bleiben oder ja, was ich so in Zukunft vorhabe. Und eins weiß ich definitiv, ich gehe jetzt nicht zurück nach Deutschland. Das hast du festgestellt auf deiner Deutschlandreise? Ganz genau, ja. Und was hat dich genau dazu bewogen, diese Entscheidung so zu treffen? Allerlei Gründe, aber das Wetter hat definitiv keine Rolle gespielt, denn wie man sieht, ist es jetzt hier im Moment auch Winter und ich mag das sogar, weil ich mag die Jahreszeiten und ich finde, es muss auch mal richtig kalt sein und regnen und sowas. Pisswetter finde ich geil eigentlich. Das ist gut. Ja, die Welt besteht aus Kontrasten und auch mir gefällt der Kontrast. Ich glaube, die fürchterlichste Wetterlage wäre ein ewiger Sommer oder ein ewiges Packeis. Und so ist es schon mal ganz gut. Wir haben jetzt endlich mal ein paar heftige winterliche Tage hier in der Stadt. Und es schneit ja auch auf Mallorca. Es schneit in der südspanischen Provinz Malaga. In Almeria schneit es. Und das ist schon interessant bei der Klimaerwärmung, die allgemein herrscht. Sollte man meinen, es taut ja nur alles. Aber gut, Schnee, willkommen. Heute haben wir viele, viele Sachen auf dem Programm. Ich habe zum Beispiel etwas zur Amtseinführung von Trump. Da muss einiges zu gesagt werden. Dann gibt es jede Menge Informationen zum Thema NPD-Erlaubnis. Sollte ja verboten werden. Dann müsste man auch unbedingt erwähnen, dass Manning frei ist, der Whistleblower Manning. Snowden hat eine Verlängerung seines Exils in Moskau bekommen. NATO, you're fired. Trump hat die NATO praktisch aus seinem Studio, aus seiner Show geschmissen. Und viele, viele, viele Sachen mehr. Es gibt den Katastrophenblock, so gegen 11 Uhr. Und es gibt Kultur und es gibt unseren kleinen, sehr speziellen Geschichtsunterricht hier im Niemandsland. Wir hatten ja bis jetzt die Geschichten aus dem Spanischen Bürgerkrieg in bisher 19 Folgen und heute geht's auch los mit dem Roten Oktober. Wir befinden uns nämlich im 100. Jahr, wo sich die Oktoberrevolution in Russland jährt. All das im Laufe der Sendung. Erzähl du mal, was hast du mitgebracht? Ich habe natürlich immer ein bisschen gute Punkmusik mitgebracht. Ich möchte gern zwei Bücher vorstellen, wenn das in unseren Rahmen passt. Die scharfzüngigen und intelligenten politischen Kommentare überlasse ich wie immer dir, Dedi. Oder hätte ich gerne Werner überlassen, aber hat sich leider krank gemeldet. Gute Besserung von dieser Stelle, Werner. Ja, Werner, auch von mir. Ich habe dir ja schon per E-Mail einen Tipp gegeben. Viele Vitamine essen und eine Zwiebel aufschneiden, eine riesige Zwiebel aufschneiden und neben's Bett legen. Im Schlaf heilt das die Lungen. Und vielleicht, Werner, vielleicht ein bisschen weniger rauchen. Das wäre vielleicht auch ein Tipp, den ich so als Ex-Raucher dir geben könnte. Gut, ich weiß, Raucher hören das nicht gern. Die fühlen sich doof, wenn jemand ihnen da auf der Nase rumtanzt mit "Rauch doch nicht so viel und lass es", aber so muss es sein. Mein Tipp, Werner, trinken Schnaps. Und einen starken Kaffee. Gut. Punk, erzähl mal. Du kannst direkt loslegen. Punk. Ja, eigentlich wollte ich die neue Platte von Antilopengang vorstellen, aber wir haben kein Internet hier. Dafür gibt's neue Kopfhörer und neue Mikrofone. Año nuevo y nueva técnica. Entschuldigung, Antilopengang, haben die nicht so einen rechten Ruf irgendwie? Oder? Keine Ahnung, aber die haben eine gute neue Platte rausgebracht und die gefällt mir ganz toll. Die sind ein bisschen umstritten, das stimmt, aber sie in die rechte Ecke zu stellen, fand ich eigentlich immer ein bisschen unfair. Ist egal. Aha, gut. Das können wir heute vergessen, weil wir haben können nicht ins Internet. Dafür habe ich hier eine CD vor mir liegen, aber ich dachte eigentlich, dass wir mal mit der Oktoberrevolution beginnen heute, oder? Was sagst du, Didi? Ja, ich würde sagen, machen wir Folgendes, wenn du einverstanden bist. Du stellst einen Song vor, dann kommt Geschichte, Niemandsland, und danach geht es weiter mit Musik bis 11. Einverstanden? Das heißt, du kannst mir einfach jetzt so locker eine CD rüberschieben. Der Plattenteller kreist hier, erwartungsvoll. Jo, vielen Dank. Und du sagst mir einfach den Track und machst dann die Anmoderation des Songs und sagst vielleicht auch etwas zu der Gruppe und wer das ist. Ja, deutsche Band, die heißen Todd Anderson. Der Song heißt Leuchtturm, kommt aus Marburg. Und vom neuen Album Die Stille schreit nicht. Didi, auf dieser CD müsste das der Song Nummer 13 sein. Gut, ich drück mal gerade Song Nummer 13. Jo, ich habe den Song Nummer 13 jetzt aufgelegt. Also, geht's direkt los, oder was? Ja, hau rein. Gut, ab geht's. Niemandsland Geschichte. Roter Oktober. 100 Jahre Oktoberrevolution in Russland. Salut! красноармейцы и краснофлотцы, командиры полкработники, рабочие работники, колхозники и колхозники. Немец, мученик, пустой рабочий и крестьян, помещики и капиталисты старались направить на евреев. Als vor 100 Jahren die Zarenherrschaft zu Ende ging, dauerte es nicht lange, bis eine kleine, zu allem entschlossene Gruppe die Macht in Russland eroberte und sie nicht mehr aus den Händen gab. Die Oktoberrevolution von 1917 wurde zu einem Schlüsselereignis des 20. Jahrhunderts. Bald strahlte das sowjetische Experiment auf die ganze Welt aus. Niemandslandgeschichte wird in den nächsten Wochen und Monaten in einer lockeren Serie und Abfolge von Artikeln und Berichten auf dieses Ereignis Bezug nehmen. Roter Oktober, erster Teil. Der folgenschwere Umsturz ist ein Akt weniger Stunden nur und perfekt geplant. Ab 2 Uhr in der Nacht zum 7. November 1917, einem Mittwoch, besetzten, bewaffnete die strategisch wichtigsten Punkte in Russlands Hauptstadt Petrograd. Alle 5 Brücken über die Neva, die Hauptbahnhöfe, Hauptpost, Telegrafenamt, Staatsbank. Auf dem Fluss positioniert sich, aufgebracht von meuternden Matrosen, der Panzerkreuzer Aurora, die Kanonen gerichtet auf das Winterpalais, den ungenügend geschützten Sitz der Regierung. Deren Chef Alexander Kerensky kann fliehen. Wenig später werden alle Kabinettsmitglieder festgesetzt. An Wänden und Mauern kleben bald schon Plakate mit der Siegesnachricht: Die staatliche Gewalt sei in die Hände des Organs des Petrograder Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten übergegangen. Es ist ein Putsch, der in der Öffentlichkeit zu Beginn kaum wahrgenommen wird. Ein spektakulärer Coup, eher ein Machtwechsel. 6 Tote werden in der Millionenmetropole gezählt. Der Alltag, notiert ein Augenzeuge, der US-amerikanische Reporter John Reed, gehe seinen gewohnten Trott. Straßenbahnen fahren, Geschäfte und Restaurants sind geöffnet, auch die Theater. Vor der geschlossenen Staatsbank patrouillieren Uniformierte. »Wozu gehört ihr? Zur Regierung?«, fragt Reed. Knappe Antwort. »Die Regierung ist futsch. Slava Bogu. Gott sei Dank.« Ein paar Straßenecken weiter trifft der Journalist einen Hauptmann. »Hat der Aufstand wirklich stattgefunden?« Der Offizier zuckt mit den Achseln. Chort's Nayet, weiß der Teufel. Er glaube, dass sich die Bolschewiki keine 3 Tage halten können. Ein großer Irrtum. Lenin, ihr unumstrittener Führer, ist erst wenige Tage zuvor aus seinem finnischen Versteck in die Hauptstadt geeilt, den Bart abrasiert, eine Perücke auf dem fast kahlen Schädel. In der Stunde des Sieges ist er überwältigt. Der Übergang von der Illegalität und dem Umhergetriebenwerden zur Macht ist zu schroff, sagt er zu Leo Trotzki, dem Mitorganisator des Umsturzes. Und der kleine, 47 Jahre alte Mann fügt lächelnd hinzu auf Deutsch: »Es schwindelt einem.« Nach dieser einzigen, mehr oder minder persönlichen Bemerkung, die ich von ihm gehört habe, notierte Trotzki den historischen Moment, folgte der einfache Übergang zu den Aufgaben des Tages. Aufgaben des Tages, eine interessante Formulierung. Was am 7. November in Petrograd geschah, sollte die Welt verändern. Hier wurde der Grundstein gelegt für den ersten sozialistischen Staat, für eine allmächtige kommunistische Partei, für ein rotes Reich. Eines, das sich mehr als 7 Jahrzehnte halten konnte. Zweites Kapitel: Kriegsgefangene für Lenin. Auch tausende Deutsche unterstützten die Bolschewiki. Einige machten später in der DDR Karriere. Was bringt einen 16-jährigen Holzarbeiter dazu, sein heimatliches Dorf Altenberg im Erzgebirge zu verlassen, um an einem fernen Bürgerkrieg teilzunehmen? Es war vor allem revolutionäre Romantik, die Fritz Große 1920 nach Russland trieb. Der Sohn eines Zimmermanns und einer Textilarbeiterin war zwischen Mitgliedern der sozialistischen Arbeiterbewegung aufgewachsen. Lenin und die Bolschewiki faszinierten ihn. Er sah sie als Vortrupp der erträumten Weltrevolution. So brach der Junge auf und schlug sich nach Russland durch. Dort trat er in ein Kavallerieregiment der Roten Armee ein und posierte stolz mit Fellmütze neben russischen Genossen. Große war einer von mehreren tausend Deutschen, die an der Revolution in Russland teilnahmen. Die weitaus meisten reisten allerdings nicht extra an, sondern waren Kriegsgefangene. Rund 165.000 deutsche Soldaten und 2.800 Offiziere befanden sich gegen Ende des Ersten Weltkriegs in russischer Gefangenschaft. Ihre Lager verteilten sich über das Riesenreich von Moskau bis Mittelasien und Sibirien. Viele der Kriegsgefangenen wurden durch die Revolution überrascht, erschreckt, auch verängstigt. Doch diejenigen von ihnen, die in Deutschland zum linken Flügel der Sozialdemokratie gehört hatten, waren von den Vorgängen elektrisiert. Manche nahmen am 1. Mai 1917 unter roten Fahnen an Demonstrationen der russischen Linken teil, so in Jaroslawl, nordwestlich von Moskau, in Jekaterinburg, in Tomsk und anderen sibirischen Städten, trotz Verbotes durch die provisorische Regierung. Mit der Revolution verbanden viele von ihnen die Hoffnung auf Frieden und die baldige Rückkehr in die Heimat, wie sich der Kriegsgefangene Rudolf Rothkegel später erinnerte. Die Machtübernahme der Bolschewiki im November 1917 fand ein geteiltes Echo in den Lagern. Die mehrheitliche Stimmung drückten Lagerinsassen in Kuschwa bei Jekaterinburg im Januar 1918 aus. In einer Resolution bekundeten sie, eine Selbstorganisation solle dazu dienen, die ökonomische Lage der Kriegsgefangenen zu verbessern und im sozialdemokratischen Sinne für uns, aber nicht für die russische Politik tätig zu sein. Einem radikaleren Teil der Kriegsgefangenen war das zu wenig. Eine Gruppe von ihnen in Petrograd, heute St. Petersburg, bezeichnete in einem Schreiben im Februar 1918 die Führung der Sowjetrepublik unter Lenin als Arbeiter- und Bauernregierung des freien Russland und rief dazu auf, dem mächtigen, vom russischen Volk erhobenen Banner des Internationalismus zu folgen. In diesem Geiste bildeten Deutsche gemeinsam mit Slowaken, Ungarn und Tschechen in Petrograd im selben Monat ein revolutionäres Zentrum kriegsgefangener Internationalisten. Die Sympathisanten der Bolschewiki im deutschen Soldatenmantel waren Lenin und seinen Genossen sehr willkommen. Bereits im Dezember 1917 ließ die bolschewistische Partei in Moskau eine Konferenz von 200 internationalistischen Kriegsgefangenen des Moskauer Militärkreises abhalten, die angeblich 20.000 revolutionäre Kameraden vertraten. Eine wesentliche Rolle spielten dabei Deutsche und Österreicher. Am 24. Februar 1918 fand in Moskau ein weiterer überregionaler Kongress revolutionärer Kriegsgefangener statt. Dabei brachten die russischen Organisatoren eine heikle Frage auf die Tagesordnung. Diskutiert wurde der Eintritt bisheriger Kriegsgefangener in die gerade gegründete Rote Armee. Zwei Tage zuvor hatte der Rat der Volkskommissare, die bolschewistische Regierung, den Aufruf veröffentlicht, das sozialistische Vaterland ist in Gefahr. Darin hieß es, die Rotarmisten sollten jede Position bis zum letzten Blutstropfen verteidigen. Zudem proklamierte der Appell, Konterrevolutionäre sowie auch deutsche Spione sollten am Ort der Tat erschossen werden. Zum Dienst in den Revolutionstruppen meldeten sich bis 1920 schätzungsweise 5.000 Deutsche. Am 26. Februar 1918 wurde in Moskau die erste internationale Abteilung der Roten Armee an die Front verabschiedet. Ihre Parole lautete: Die russische Revolution ist auch unsere Revolution, ist unsere Hoffnung. So kämpften bald Deutsche gegen Deutsche. Als Rotarmisten zogen sie gegen Landsleute ins Gefecht, die im heutigen Grenzgebiet zwischen Weißrussland und der Ukraine, zwischen Gomel und Tschernihiw, im Dienst des Kaiserreichs die Ostfront sicherten. Deutsche Rotarmisten kämpften im russischen Bürgerkrieg an weit entfernten Frontabschnitten. Im sibirischen Tomsk sicherten sie die Amur-Eisenbahn. Im südrussischen Rostow am Don halfen sie, weißgardistische Truppen aus der Stadt zu vertreiben. Sie nahmen teil an Kämpfen um die ukrainische Stadt Charkow. In der Eisernen Division eroberten sie Lenins Geburtsstadt Simbirsk für die Rote Armee zurück. Deutsche und Österreicher stellten in Irkutsk eine komplette Kompanie eines internationalen Wachregiments. Auch im sowjetrussischen Geheimdienst der außerordentlichen Kommission Tscheka dienten zahlreiche Deutsche. Im tatarischen Kasan stellten sie ein Bataillon mit 160 Mann. Fritz Wilfort, österreichischer Offizier in einem Gefangenenlager im usbekischen Fergana, argwöhnte in seinem turkestanischen Tagebuch, viele Deutsche seien vor allem durch die gebotene Verpflegung und Löhnung in die Rote Armee gelockt worden, als Ausweg aus dem Hungerdasein der Gefangenen. Doch auch die geistige Kost der roten Revolutionäre fand begierige Aufnahme. So verteilten deutsche Rotarmisten allein 1918 rund 500.000 Exemplare ihres deutschsprachigen Zentralorgans Weltrevolution. Hinzu kamen Broschüren mit Titeln wie »Wem nützt der Krieg?« und »Der Zusammenbruch des Imperialismus«. Gesteuert wurde diese Propaganda von der deutschen Gruppe in der russischen Kommunistischen Partei. Gegründet wurde sie im April 1918 im Hotel Dresden in Moskau von 11 deutschen und österreichischen Kriegsgefangenen. Die Kaderorganisation, die 1919 etwa 400 Mitglieder zählte, unterstand direkt dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Russlands, Bolschewiki. Jahrzehnte später rückten einige Mitglieder dieser Gruppe in hohe Staatsämter auf, in der DDR. Rotarmist Josef Gutsche, der 1918 an den Kämpfen um Rostow teilgenommen hatte, wurde 1952 Leiter der Bezirksverwaltung Dresden des Ministeriums für Staatssicherheit. Fritz Große, der als 16-Jähriger in den revolutionären Kampf gezogen war, wurde 1932 für die KPD in den Reichstag gewählt und später von den Nazis im Zuchthaus und im KZ inhaftiert. Nach der Befreiung 1945 begann für Große ein unerwarteter Aufstieg. Der Berufsrevolutionär ging Ende 1949 aufs diplomatische Parkett als erster Botschafter der DDR in der Tschechoslowakei. Später war er Handelsabteilungsleiter des Ostberliner Außenministeriums bis zu seinem Tode 1957. Die DDR ehrte ihn 1984 mit einer Briefmarke. Sie hörten Roter Oktober, 100 Jahre Oktoberrevolution 1917, eine Niemandsland-Radioproduktion 2017. Ein paar Literaturhinweise und ein Film, den ich dem verehrten Hörerpublikum empfehlen möchte. Zuerst das glänzend geschriebene Buch von John Reed, ein Klassiker sozusagen zum Thema »Zehn Tage, die die Welt erschütterten«, erschienen 1919. Dann verweise ich auf das Buch von Leo Trotzki, Geschichte der russischen Revolution, erschienen 1930. Und natürlich die russische Oktoberrevolution 1917, brillant in Szene gesetzt, von Sergei Eisenstein, in dem Film Oktober von 1927. Niemandsland en Contrabanda FM. Yeah. Ja, Sie haben es vielleicht erkannt. Das war die Gruppe Rubber Slime aus Hamburg, die Ex-Slime-Leute mit Wenn der Teufel stirbt von ihrem Album Rock'n'Roll Genossen. Bammel, wie geht's weiter mit deinem Musikprogramm? Ja, ich hätte da eine Band aus Hamburg ebenfalls. Mhm. Schrottgrenze heißen die. Die finde ich total klasse. Die haben ein neues Album und von diesem Album spielen wir den Song Sterne. Du musst mir den Track ansagen, die Tracknummer. Song Nummer 2 auf meiner CD. Gut, muss ich kurz drücken. Einen Moment. Kein Problem, Mann. Das kreist hier auf dem Plattenteller, das Album. Aber jetzt, Nummer 2. Gut. Hier geht's los. An sie glaub, weil Ignoranz Gewalt ist und weil es immer noch Schutzräume braucht. Und weil Liebe so schön bunt ist und Sex auch so sehr, weil sich aufs Leben so gesund ist und Respekt noch mehr. Ist das für Boys und Girls und alle in Das ist für alle mit Sternchen, die sich dem Hass hier stellen. Das ist für alle Sterne, die heute Nacht da draußen sind. Lieb doch einfach, wen du willst. Weil Geschlechter konstruiert sind und wir sie nicht leben müssen. Und weil Leute irritiert sind, wenn sich Männer küssen und weil Eltern besorgt sind, wo Angst und Wut vereist, obwohl sich jeder so anders fühlt, sind trotzdem alle gleich. Das ist für alle Sterne, die heute Nacht da draußen sind. Lieb doch einfach, wen du willst. Das ist für alle Sterne, Nacht da draußen sind. Lieb doch einfach, wen du willst. Es ist so viel größer als dieses Glied. Das ist viel zu groß für nur einen Beat. Das ist für alle Sterne, die heute Nacht da draußen sind. Lieb doch einfach, wen du willst. Die Schrottgrenze, hast du gesagt, klingt sehr gut, klingt gar nicht schrottig, klingt sehr melodiös eigentlich. Vielleicht könnte man das als Pop-Punk auch bezeichnen. Ja, wie man es bezeichnet, weiß ich nicht, bin kein Musikexperte, aber ich mag die Jungs und das neue Album heißt Glitzer auf Beton, finde ich eigentlich auch ein schöner Name. Ja, ne? Gut. Ich habe hier auch noch was Tolles und zwar im aktuellen Zusammenhang mit der ganzen Trump-Amtseinführung und diesen ganzen Geschichten. Trumps großes Motto ist ja America first, Amerika zuerst. Nur Trump hat ja selber nichts erfunden, genau wie die Nazis, die hatten auch nichts erfunden. Die haben die Lieder genommen von anderen, die Farben, die Fahnen. Die haben eigentlich alles nachgemacht, aber bis zum Exzess getrieben. Trump macht das auch. Kreuzberg zuerst hieß es in den späten 80er, frühen 90er Jahren. Da gab es eine Punkgruppe, das war Norbert Hähnel. Der Punker, der falsche Heino, der hatte eine Gruppe, ständig junge Musiker um sich geschart. Und ich würde vorschlagen, wir hören einmal Bela B. von den Ärzten. Der hatte damals ein Album rausgebracht zum Berliner Wahlkampf. Und da zeigt er eigentlich und erklärt eigentlich ein Konzept, das auch heute noch gültig ist. Wie kann man mit nichts oder mit völlig grotesken Parolen eine politische Partei ja, aus dem Nichts erzeugen und dann auch jede Menge Wähler bekommen. Dass das mal so extrem werden würde wie bei Trump, hätte niemand gedacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Billa B. von den Ärzten aus Berlin und gratuliere euch zum Kauf dieser wirklich wundervollen CD. Die politische Bedeutung der Musik wurde ja in der Vergangenheit leider viel zu oft ignoriert. Nicht zuletzt deswegen soll diese CD dazu beitragen, euer gestörtes Verhältnis gerade auch zur Parteipolitik wieder zu entspannen. Ich selbst gehe mit gutem Beispiel voran und gegen die Parteiverdrossenheit vor. Ich kandidiere 1995 erstmalig als Mitglied der Kreuzberger Patriotischen Demokraten, Realistisches Zentrum, für einen Sitz im 13. Berliner Abgeordnetenhaus. Die herkömmlichen Altparteien waren gut für unsere Eltern und Großeltern, die in zwei Weltkriegen jeden Bezug zur Realität verloren hatten. Wir sind jung, wir sind schön und wir hören die bessere Musik. Deswegen haben wir das Beste verdient, was die Parteienlandschaft heute hergibt. Also vergesst, was ihr bisher über politische Parteien gewusst zu haben glaubtet. Wählt bei jeder sich bietenden Gelegenheit die KPDRZ, denn schlimmer wird's auch ohne uns. Ich wünsche uns allen Glück und Geld. Euer Bela. Glück und Geld, selber schuld, wenn ihr uns wählt. Kreuzberg zuerst. Buchvorstellung, Bammel. Ja, wir haben ja angefangen die Sendung mit Gründen, warum man in Barcelona lebt. Und ich kann es immer noch nicht genau erklären, aber ich beschäftige mich seit längerer Zeit mit Literatur über diese Stadt. Und hatte in letzter Zeit ein bisschen Zeit zum Lesen. Der Winter, die langen Winterabende sind ja ausgesprochen gut geeignet, um sich ein bisschen mit Büchern einzudecken, und ich bin dabei auf ein Buch gestoßen, das eigentlich ganz schön in diese Sendung passt, beziehungsweise auf mehrere Bücher gleich, aber ich fange mal mit einem an. Das Thema hier in dieser Sendung war ja im vergangenen Jahr ganz, ganz oft der Spanische Bürgerkrieg. Es gibt ein ausgesprochen tolles Buch, schon seit 2009, das aber erst 2016 in die deutsche Sprache übersetzt wurde, von einer spanischen Autorin, die in Valencia lebt. Die Dame heißt Susana Fortes. Und das Buch heißt Warten auf Robert Caper. Ist ein Roman über den bekannten Starfotografen Robert Caper. War vor allen Dingen geschrieben aus der Sicht von Gerda Taro. Das war ebenfalls eine Bürgerkriegsfotografin. Und dieses Buch finde ich ganz toll. Musik. Ich habe hier einen Text gefunden, interessanterweise auf der Website von einer Tageszeitung, die Budapester Tageszeitung vom 30. September 2016. Buchempfehlung, Warten auf Robert Caper von Susanna Fortes. Liebe, Bürgerkrieg und die Laika. Und daraus möchte ich ganz kurz ein bisschen lesen. Jung, leidenschaftlich und mit einem tragischen Ende. Die Liebes- und Lebensgeschichte des ungarischen Fotografen Robert Caper und der deutschen Fotografin Gerda Taro. Die Susanna Fortes in Warten auf Robert Caper skizziert, verkörpert den traurigen Glamour und die euphorische Risikobereitschaft, welche schon lange den Mythos der Kriegsberichterstatter befeuert, der durch wohl recherchierte historische und biografische Fakten unterfütterte Roman ist eine fesselnde und geistreiche Zerstreuung für die ersten kalten Herbsttage. Ja, das hatte ich ja. Ich habe von Winterabenden geredet. Okay, die reden hier von Herbsttagen. Okay. Der Entstehungsgeschichte des Romans ging eine für den Fotojournalismus einzigartige Entdeckung voraus. Anfang 2008 tauchte in Mexiko ein Koffer auf, der 127 Filmrollen mit insgesamt 3000 bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus dem Spanischen Bürgerkrieg enthielt. Die Urheber dieser Aufnahmen: Robert Caper, David Zimmer und Gerda Taro. Dazu gibt es übrigens auch einen Dokumentarfilm, der ganz toll ist. La Maleta Mexicana heißt der, glaube ich. Der ist ziemlich klasse. Müsst ihr mal bei YouTube gucken, da kann man den anschauen. Ich lese mal weiter. Während Erstere mit ihren Werken internationale Berühmtheit erlangten und 1947 gemeinsam mit Henri Cartier-Bresson und Georges Rogers die bis heute legendäre Fotoagentur Magnum Photos gründeten, blieb Taro an der spanischen Bürgerkriegsfront zurück. Im Juli 1937 kam die gerade 26-Jährige beim Rückzug der republikanischen Truppen ums Leben. Das finde ich halt persönlich einigermaßen erstaunlich, dass eine junge Frau in dem damaligen Alter auf der Flucht vor den Nazis, muss man dazu sagen, die war Jüdin, ist in den 30er Jahren nach Paris geflohen und dass sie sozusagen sich freiwillig entschlossen hat, wie viele andere natürlich, in den Spanischen Bürgerkrieg zu gehen und mit 26 Jahren dort an der Bürgerkriegsfront auf ganz tragische Weise ums Leben gekommen ist. Und dieses Buch erzählt halt die Geschichte ihrer großen Liebe und ihres tragischen Todes. So viel von mir persönlich, aber ich lese noch mal ein bisschen aus dem Text. Taros Name ist heute wenig bekannt, ihr fotografisches Werk kaum rezipiert und in der Geschichte des Fotojournalismus nimmt sie, wenn überhaupt, dann nur eine Randnotiz ein. Als die nie überwundene erste Liebe des großen Robert Caper. Es war der eingangs erwähnte Sensationsfund, der die spanische Autorin Susana Fortes beflügelte, die Geschichte dieser beinahe in Vergessenheit geratenen Kriegskorrespondentin, die als erste weibliche Fotografin Opfer in einem kriegerischen Konflikt wurde, in Romanform zu bearbeiten. Der Roman Warten auf Robert Caper entführt den Leser in das Paris der 30er Jahre. Die Cafés der Rive Gauche sind ein Tummelplatz für Intellektuelle und Künstler, die als Exilanten aus den unterschiedlichsten Ländern Europas in die französische Hauptstadt strömen. Darunter der attraktive 21-jährige Ungar André Friedmann und die 24-jährige Deutsch-Jüdin Gerda Taro. Wie auch seine Freunde Henri Cartier-Bresson und der David Zimmer, genannt Chim, hält sich André als Fotograf über Wasser. Auch Gerda lässt sich von ihr, dem stolzen Ungar mit seinem ungestümen Charakter und wenig geschliffenen Umgangsformen, in die Geheimnisse der Fotografie einweihen und hilft im Gegenzug, seine Bilder zu vermarkten. Ja, dann folgt eine ausführliche Zusammenfassung des Buchinhalts. Das will ich jetzt euch nicht alles vortragen hier, sonst braucht ihr das Buch ja nicht mehr lesen. Aber vielleicht nochmal ganz abschließend ein kurzer Kommentar, der auf dieser Website zu lesen war. Fortes, die sich in ihrem literarischen Werk vornehmlich historischen Schauplätzen widmet, hat mit Warten auf Robert Caper gründlich in den Geschichtsbüchern ihres Heimatlandes gestöbert. Dabei haben ihre Schilderungen über den Verlauf des Spanischen Bürgerkriegs jedoch nichts Lehrbuchhaftes, sondern eine fast anekdotische Qualität, die das Gefühl vermittelt, als wäre man selbst inmitten der Wirren und der Verwerfungen des Kriegsalltags. Ja, und genau das hat mir eben an diesem Buch so gut gefallen. Also, ich würde sagen, schreibt euch das mal so ein bisschen auf euren Lesezettel fürs neue Jahr. Susanne Fortis, Warten auf Robert Caper, 2016 erschienen im Verlag Ebersbach und Simon. Ganz tolles Buch, Dedi. Ja, danke für die Buchvorstellung. Ich habe es mir auch hier schon in unsere kleine Niemandsland-Chronik geschrieben und das klingt gut. Klasse. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Das war die Buchvorstellung. Die Musik dazu übrigens von Julia Hülsmann, vom Julia Hülsmann Trio von der berühmten CD Imprint. Ein Muss für alle Jazzfans, für alle Fans des Modern Jazz. Und weiter geht's mit Punk. Ja, Kultur, Jazz und Literatur sind ja eigentlich nicht so sehr meine Baustelle, aber deswegen, damit euch nicht die Füße einschlafen, kommt jetzt eine Band, die heißen Scheiße, die Bullen. Jetzt musst du mir noch den Track nennen. Ich habe hier auf dem Plattenteller die CD kreisen. Nummer 16. Track Nummer 16. Einen Moment Geduld. Ja. Der Song heißt übrigens Frauke Petri Hurensohn. Nichts gegen Flüchtlinge, aber ich bin nicht rechts eingestellt, um Gottes Willen. Aber ich bin mit Gott kein Nazi, aber besteht sie in die Rassearbeit? Wir haben es irgendwie also Leute, aber es steht zwar keine Rechte, aber. Gleichschaltung stand, hat nicht gelernt und nicht kapiert, dass man nicht. Ja, lustiges Wortspiel. Frauke Petri, Hurensohn. Wie Helge Schneider eben. Ich bin der Wurstfachverkäuferin. Hurensohn und Wurstfachverkäuferin. Da gibt es eine Parallele. In Deutschland ist mittlerweile alles erlaubt, hat man das Gefühl. Alles. Neonazis können gar nicht verboten werden. Es gab zwei Anläufe, die NPD zu verbieten. Das scheiterte in den frühen 2000er Jahren daran, dass die ganze NPD-Führung voller V-Leute vom Verfassungsschutz steckte. Und wie kann man denn eine von V-Leuten geleitete Partei verbieten? Unmöglich, sagten damals die Richter. Die V-Leute konnten auch nicht aussagen vor Gericht, das war ja alles sehr geheim. Dann haben sie hinter einem Lampenschirm ausgesagt, ihre Stimme wurde verzerrt, man konnte ihr Gesicht nicht erkennen. Und das Ganze endete damit, dass man nichts machen konnte. Die Partei wurde nicht verboten. Jetzt gab es einen zweiten Anlauf. Aber wie gesagt, in Deutschland, so kommentiert die junge Welt, sehr bitterböse ist alles erlaubt, außer Kommunismus. Demokratie auf Westdeutsch, faschistische Hetze der NPD muss weiterhin ertragen werden. Nur die KPD bleibt verboten. Die Bundesrepublik bleibt sich treu. Hier ist jede faschistische Hetze erlaubt, solange sie von Parteien geäußert wird. Nur Kommunismus bleibt streng verboten. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag erneut klargestellt und ein Verbot der NPD abgelehnt. Die Richter wiesen den 2013 gestellten Verbotsantrag der Länder im Bundesrat als unbegründet ab. Damit verhinderten sie in Karlsruhe auch den zweiten Anlauf zu einem Verbot der Neonazi-Partei, nachdem der erste Versuch 2003 aus Verfahrensgründen, hieß es damals, eingestellt worden war. Es hatte sich herausgestellt, dass die Partei auf allen Ebenen, wie auch eingangs gesagt, mit Spitzeln des Verfassungsschutzes durchsetzt war. Werner hatte das einmal gut ausgedrückt. Er hatte gesagt, man hat den Eindruck, dass die Neonazi-Szene den Verfassungsschutz durchsetzt hat und nicht umgekehrt. Und das war wohl der Fall. Fehlende Staatsferne, schlussfolgerte das Verfassungsgericht damals. Dass der Partei an Wirkungsmacht mangele, sei ein Verbot nicht nötig, so das Gericht am Dienstag. In seinem knapp 300 Seiten langen Urteil stellte der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichtes einstimmig fest, dass die NPD zwar wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus sei. Das politische Konzept ist auf die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtet, heißt es in dem Urteil. Die Idee der deutschen Volksgemeinschaft, die Menschen mit ausländischen Wurzeln ausgrenze, verletze die Menschenwürde. Dies und die antisemitische Grundhaltung lasse deutliche Parallelen zum Nationalsozialismus erkennen. Wenn man das alles hört, fragt man sich, warum verbieten die die dann nicht? Aber jetzt kommt's. Das alles genügt den Richtern jedoch nicht. Warum? Es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt. Ja, meine Damen und Herren, so sieht's aus. Das Ergebnis des Verfahrens mag der eine oder andere als irreführend empfinden, räumte der Präsident des Verfassungsgerichts, ein gewisser Herr Andreas Voskuhle, am Dienstag ein. Ein Parteiverbot sei jedoch kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsgebot. Das letzte Parteienverbot, das nach wie vor Bestand hat, ist das gegen die KPD von 1956. Vorher war 1952 nur die faschistische Sozialistische Reichspartei verboten worden. Die Frage, ob die Kommunisten in den 50er Jahren in der Lage gewesen wären, die Macht in Westdeutschland zu erobern, hatte keine Rolle gespielt. Stattdessen erging tatsächlich ein Urteil gegen eine Weltanschauung, gegen den Marxismus-Leninismus. Karlsruhe stufte ihn damals als aktiv kämpferisch ein. Grundkonsens wie Gründungsmythos der Bundesrepublik wurden also bestätigt. Das Land, das von alten Nazis aufgebaut wurde, hält es nach wie vor für nötig, ein Verbot der Kommunistischen Partei vorsorglich in der Schublade zu haben. Alle sich in Tradition der KPD verstehenden Parteien können so per Verwaltungsakt ohne Verfahren, Verteidigung und Prozess als Zitat Ersatzorganisationen, Zitat Ende, verboten und zerschlagen werden, wenn es den Herrschenden in den Kram passt. Bei den Faschisten gelten hingegen völlig andere Maßstäbe. Sie können nicht verboten werden, nur weil sie verfassungsfeindlich sind. Hier muss es vermutlich erst einen erfolgreichen Putsch geben. Und dann ist es natürlich zu spät.

Whistleblowerin Chelsea Manning wird im Mai aus dem Gefängnis entlassen. Eine Begnadigung Edward Snowdens ist nicht in Sicht. Offenbar darf er aber länger in Russland bleiben, wie gerade gesagt. Diese Nachricht stammt vom Mittwoch dieser Woche. Russland hat die Aufenthaltsgenehmigung des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden um ein paar Jahre verlängert. Das teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa auf ihrer Facebook-Seite mit. Der Kreml lehnte eine weitere Stellungnahme ab. Snowdens Anwalt Anatoli Kucherina war für eine Bestätigung zunächst erst einmal nicht zu erreichen. Nach einer abenteuerlichen Flucht war Snowden im Sommer 2013 im russischen Exil gelandet. 2014 erhielt der US-Whistleblower, dessen Dokumente vor allem Überwachungsmethoden des Geheimdienstes NSA offenlegten, eine dreijährige Aufenthaltsgenehmigung. Snowden, dessen Auslieferung die USA wegen Geheimnisverrats fordern und dem in seiner Heimat eine Haftstrafe droht, wenn nicht sogar Schlimmeres, hat damit nun die Perspektive, über 2017 hinaus in Russland bleiben zu können. In den USA hatte der scheidende US-Präsident Barack Obama der WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning am Dienstag einen deutlichen Strafnachlass gewährt. Die Informantin, die als Mann unter dem Namen Bradley Manning bekannt geworden und wegen Spionage zu 35 Jahren Haft verurteilt worden war, sitzt im Militärgefängnis Fort Leavenworth im US-Bundesstaat Kansas ein, wo besonders harsche Regeln gelten. Nun wird Manning am 17. Mai vorzeitig aus dem Knast entlassen. Viel schwerwiegender und gefährlicher betrachtet die US-Justiz hingegen den Fall Snowden. Mannings Name war der bekannteste auf einer Liste von 64 Begnadigungen und 209 Straferlässen, die Obama zum Ende seiner am Freitag ablaufenden Amtszeit gewährte. Snowden, über dessen Begnadigung ebenfalls spekuliert worden war, steht nicht auf der Liste. Manning hatte sich im Gegensatz zu Snowden an den US-Präsidenten gewandt und um ihre frühzeitige Entlassung gebeten. Obamas Sprecher Josh Earnest sagte mit Blick auf mutmaßlich russische Hackerangriffe im US-Wahlkampf, Snowdens Taten seien, Zitat, viel schwerwiegender und gefährlicher. Anders als Snowden sei Manning von einem Militärgericht verurteilt worden und geständig. Snowden dagegen sei in die Arme eines Gegners geflohen und habe Zuflucht in einem Land gefunden, das erst vor kurzem gezielt versucht hatte, unsere Demokratie zu schwächen. Ist übrigens interessant. Die Amerikaner regen sich furchtbar auf, dass eine ausländische Macht einen Hackerangriff versucht hat, in ihre Computer eingedrungen ist, was die doch bei allen Bürgern dieses Planeten jeden Tag rund um die Uhr machen. Wir hier in Spanien, die Menschen in Europa, in Deutschland werden von US-Geheimdiensten überwacht. Twitter werden manipuliert, Nachrichten werden gefälscht. Nun bekommen sie die eigene gleiche Medizin zu schmecken und regen sich fürchterlich auf. Es ist, wie wir letzte Woche auch bemerkt haben, mit den Bomben auf Aleppo. It's our fucking job to bomb. Wir wollen bomben. Wenn andere das tun, dann ist das pfui. Dann müssen wir dagegen vorgehen. Das ist undemokratisch. So simpel gestrickt und dreist tritt die US-Macht ständig auf. Nun ja. Edward Snowden hatte Manning in der Nacht zu Mittwoch per Twitter zu ihrem Straferlass gratuliert. In 5 Monaten wirst du frei sein, schrieb er. Danke für alles, was du für alle getan hast. Außerdem dankte er Obama für dessen Entscheidung. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Neuer US-Präsident Trump nimmt Arbeit auf. Im Oval Office des Weißen Hauses unterzeichnete der Republikaner als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Dekret gegen die Gesundheitsreform seines Vorgängers Obama. Türkisches Parlament billigt Verfassungsreformen. Sie sieht vor, die Macht von Präsident Erdogan erheblich auszuweiten. Damit die Vorlage wirksam wird, müssen ihr die Türken noch in einem Referendum zustimmen. Gambias Präsident Jammeh kündigt in Fernsehansprache Rücktritt an. Er reagierte damit offenbar auf einen drohenden militärischen Eingriff benachbarter Staaten. Jammeh war im Dezember abgewählt worden, hatte sich aber geweigert zu gehen. 3 weitere Überlebende aus verschüttetem Hotel in Italien geholt. Zuvor waren bereits 4 Kinder und eine Frau gerettet worden. Eine Lawine hatte das Gebäude am Mittwoch unter sich begraben. Busunglück nahe Verona in Italien. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben, mindestens 36 wurden verletzt. Im Bus waren vor allem Schüler aus Ungarn auf der Rückreise aus Frankreich. Das Wetter: nördlich der Mittelgebirge überwiegend dicht bewölkt, im Nordosten vereinzelt Sprühregen, abseits von lokalen Nebelfeldern im Süden verbreitet sonniges Winterwetter, Höchstwerte minus 6 bis plus 6 Grad. Die nächste Nachricht betrifft uns hier in Spanien und betrifft den Atommüll. Es gibt nämlich Zoff unter Nachbarn. Madrid will nämlich ohne Absprache an der Grenze zu Portugal ein Atommüllzwischenlager bauen. Der portugiesische Umweltminister droht mit einer Anzeige. Portugals Regierung könnte den Nachbarn Spanien vor der EU-Kommission anzeigen. Das bekräftigte Umweltminister João Pedro Matos vergangene Woche. Der Grund für Matos Verstimmung: die spanische Regierung hat grünes Licht für ein Atommüllzwischenlager in Almaraz gegeben. Dort stehen zwei der ältesten spanischen Atomkraftwerke, AKW, die in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen wegen Sicherheitsproblemen gesorgt haben. Das zuständige Zwischenlager erhöht also die Risiken, denen Portugal ausgeliefert ist. Almaraz liegt nur 100 Kilometer von der spanisch-portugiesischen Grenze entfernt, direkt am Ufer des Tajos. Der Fluss, der ab der Grenze Teixo heißt, mündet bei Lissabon in den Atlantik. Die Lage von Almaraz hätte, so die europäischen Richtlinien, ein Umweltgutachten unter Einbeziehung der portugiesischen Nachbarn notwendig gemacht. Spaniens Regierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy habe dies einfach ignoriert. Matos hofft, dass die spanische Regierung noch einlenkt und vom Bauprojekt Abstand nimmt. Die spanische Entscheidung verstößt gegen europäisches Gesetz und gegen das Prinzip der Loyalität unter Nachbarn, beschwerte sich der portugiesische Minister Matos, als der Plan für das Zwischenlager bekannt wurde. Alle Parteien im portugiesischen Parlament stimmten für eine von den Grünen eingebrachte Resolution, die das spanische Vorgehen verurteilt. Als sich die Minister beider Länder trafen, fand zeitgleich vor den Toren des spanischen Landwirtschafts-, Fischfang-, Ernährungs- und Umweltministeriums eine Kundgebung der spanischen Anti-AKW-Koordinatoren statt. Das Zwischenlager ist der erste Schritt, um die Laufzeit der beiden AKWs in Almaraz von 40 auf 60 Jahre zu verlängern, beschwerte sich der Sprecher der Umweltschutzorganisation Ecologistas en Acción, Francisco Castejón. Eine einfache Rechnung bekräftigte seinen Verdacht. Die Becken für ausgediente Brennstäbe auf dem AKW-Gelände reichen für den anfallenden Atommüll bis zum Ende der Betriebsgenehmigung 2020. Ein Zwischenlager mit 20 Containern macht nur Sinn, wenn die Laufzeit erheblich verlängert wird. We don't have victories anymore. We used to have victories, but we don't have them. When was the last time anybody saw us beating, let's say, China? Auch in deutschen Städten haben Tausende für Frauenrechte und gegen den neuen US-Präsidenten protestiert. Skeptisch zu den politischen Ankündigungen Trumps äußerten sich ebenfalls Politiker fast aller Parteien. Bundeskanzlerin Merkel rief dazu auf, weiter respektvoll miteinander umzugehen. Das transatlantische Verhältnis werde nicht weniger wichtig in den nächsten Jahren, als es in der Vergangenheit war. Proteste in München gegen den neuen US-Präsidenten. In mehreren deutschen Städten trugen Menschen ihre Kritik an Donald Trump auf die Straße, unter ihnen viele US-Bürger. Die Bundeskanzlerin appellierte an Trump, am Rande einer Parteiveranstaltung Kontinuität zu wahren. When did we beat Japan? At anything. They beat us all the time. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friends. Ja, das ist die Stimme des neuen. Die Stimme des neuen Imperators, Donald Trump. Habemos Imperator, wir haben einen Kaiser, Kaiser Trump. Donald Trump erklärte den Kriegspakt für überflüssig. NATO, you're fired. Und die EU zum Instrument Deutschlands. Westeuropas Interventionisten sind fassungslos. Dieses deutsche Volk, ein Für Entsetzen und Empörung bei NATO, EU und deren Mitgliedstaaten sorgte am Montag ein Interview mit dem US-Milliardär Donald Trump. Das Bild und die Londoner Times veröffentlichten, der zukünftige Präsident der USA, der am gestrigen Freitag in sein Amt eingeführt wurde, erklärte dort zwar, ihm sei die NATO sehr wichtig, gleichzeitig bezeichnete er die Allianz aber mehrfach als überflüssig, also obsolet. And some, I assume, are good people. Trotz eigener Beharrlichkeit. Erstens sei sie vor vielen, vielen Jahren entworfen worden. Tolle Analyse. Zweitens zahlten nur 5 Länder das, was sie zahlen sollen. Sie sei obsolet, weil sie sich nicht um den Terrorismus gekümmert habe. Ähnlich ungewohnt für die Ohren von Transatlantikern waren Trumps Bemerkungen zur EU. Im Grunde ist die Europäische Union ein Mittel zum Zweck für Deutschland. Und er findet, dass Großbritannien klug gehandelt habe, auszutreten. Nach seiner Meinung würden weitere Länder der EU die Europäische Union verlassen. America great again. Thank you. Thank you very much. Die Aufnahme vieler Flüchtlinge sei der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Vor der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, habe er großen Respekt. Aber ich finde, sie hat einen äußerst katastrophalen Fehler gemacht. Und zwar, alle diese Illegalen ins Land zu lassen. Ich finde, wir hätten Sicherheitskonzepte in Syrien einrichten sollen. Sicherheitszonen, das wäre wesentlich billiger gewesen. Und die Golfstaaten hätten dafür zahlen sollen. Die haben doch schließlich Geld wie kein anderer. Das Ganze aber hätte nie passieren dürfen. Der Irak hätte, und das ist jetzt wirklich eine tolle Wahrheit, gar nicht erst angegriffen werden dürfen. Das sagt ausgerechnet er. Das sei möglicherweise die schlechteste Entscheidung, die in der Geschichte unseres Landes je getroffen wurde. Was da entfesselt wurde, sei wie Steine in ein Bienennest zu schmeißen. Nun sei es einer der größten Schlammmassel aller Zeiten. Nach den westlichen Sanktionen gegen Russland gefragt, antwortete der designierte Präsident, er finde, die Menschen müssten miteinander auskommen. Mal sehen, ob wir ein paar gute Deals mit Russland machen können. Es sollte deutlich weniger Nuklearwaffen geben, sie müssten erheblich reduziert werden. Ich weiß nicht, Bammel, ob du das Foto gesehen hast mit dem Atomkoffer. 7000 Atomsprengköpfe hat dieser Typ nun unter seiner Kontrolle. Ein Druck und die ganze Scheiße geht hoch. Ja. Richtig. Gut, also er ist ein Freund Russlands. Das weiß man, er ist ein Freund Putins. Diese Typen, diese Männertypen verstehen sich eigentlich, weil die gehen in die gleichen Puffs, die reißen die gleichen dreckigen Witze, die machen die gleichen machistischen und sexistischen Bemerkungen, die saufen zusammen, die gehen rücksichtslos gegen jedermann vor, die verachten die arbeitende Bevölkerung, das ist für die nur ein Menschenmaterial, das ihnen persönlich zur Verfügung steht für ihre fetten Bäuche. Solche Leute regieren mittlerweile. Es gibt eine lustige Sketch-Serie von Alec Baldwin, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, auf YouTube. Alec Baldwin macht den Trump nach und vor Weihnachten gab es etwas sehr Lustiges. Da kam Putin mit nacktem Oberkörper und einem riesigen Sack durch den Schornstein ins Wohnzimmer der Trumps im Trump Tower und Melania kam gerade aus dem Schlafzimmer und kreischte auf, als sie Putin sah und meinte, was ist das für ein Mann, was will der hier, Donald? Und er meint, das ist mein Freund. Und dann haben sie sich begrüßt und Putin hat Geschenke mitgebracht und zwar jede Menge kleine Matroschkas und Puppen. Die hat er systematisch, strategisch in der ganzen Wohnzimmerlandschaft der Trumps verteilt. Und das ist natürlich beste russische Abhörtechnologie. Alec Baldwin macht da wirklich eine völlig lustige Lachnummer draus. Und sehr toll war auch die erste Pressekonferenz als gewählter Präsident. Eine Parodie. Ich empfehle sie allen. Das heißt, man kann gegen Trump sagen, was man will, aber für Karikaturisten und Parodisten ist er mittlerweile eine Goldgrube. Jetzt schon. Gut, bei den transatlantischen Bellizisten Europas kam all das nicht gut an. NATO abschaffen, Freundschaft mit Russland, Uiuiui. Neben vielen anderen äußerte sich der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier von der SPD entsprechend. Nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel sagte er gestern, die Organisation habe die Erklärung, dass sie obsolet sei, mit Besorgnis aufgenommen. Generell hätten Trumps Aussagen zu EU und NATO nicht nur in der belgischen Hauptstadt für Verwunderung und Aufregung gesorgt. Die Äußerung widerspreche dem, was der designierte US-Verteidigungsminister James Mattis bei seiner Anhörung vor dem US-Senat gesagt habe. Steinmeier wiegelte daher ab. Wir müssen sehen, was daraus für amerikanische Politik folgt. Bundeskanzlerin Merkel erklärte in Berlin mit Bezug auf das Trump-Interview: Ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selbst in der Hand. Dass es uns allen am besten gilt, wenn wir ein regelbasiertes, auf gemeinsamen Werten beruhendes, gemeinsames Agieren auch haben in der internationalen Wirtschaftsordnung, in der internationalen Handelsordnung, in der Verteidigung, in unseren Bündnissen auch unsere Beiträge leisten. Zum künftigen Verhältnis zu den USA sagte Merkel: Meine Position zu den transatlantischen Fragen ist bekannt. Am Donnerstag hatte sie bei einer Rede in Brüssel geäußert, es gebe für die transatlantische Partnerschaft keine Ewigkeitsgarantie. Philosophische, tiefgreifende Bemerkungen der Kanzlerin. Kommen wir zu einem anderen Thema. Kommen wir zum Thema obszöner Reichtum. Eine Oxfam-Studie belegt etwas, was man bisher zwar oft gehört hat, aber mit so krassen Zahlen noch nie gewusst hat. 8 Superreiche besitzen angeblich so viel wie die halbe Menschheit. Ja, Sie haben richtig gehört. 8 Superreiche. Ja, das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Und ganz passend dazu habe ich eine kurze Meldung aus meiner Heimatstadt Hamburg mitgebracht. Dort hat kürzlich der Kulturtempel die Elbphilharmonie eröffnet. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel dieses Scheißding am Ende gekostet hat. 850 Millionen Euro waren da, glaube ich, im Gespräch. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Geld mal irgendwie veranschlagt war, aber das zeigt eigentlich ganz gut, wie man öffentlich inzwischen damit umgeht, mit dieser Art von obszönen Reichtum. Da verfaulen also lebende Menschen unter den Brücken in der Arschkälte da in Hamburg und die Stadt behauptet, sie hat kein Geld, die Lampedusa-Flüchtlinge vernünftig unterzubringen oder den armen jungen Menschen, Kindern und Frauen vernünftige Unterkünfte zu stellen, aber man baut sich eben so einen Tempel und das besonders Gruselige daran fand ich eigentlich, als ich in Hamburg ankam, dass man überall mit dieser Hochglanzwerbung zugeschissen wurde und auch keine öffentliche, wirkliche Meinung da mehr zu stattfindet, sondern dass eigentlich alle nur noch diese beschissenen Pressemeldungen von dem Hamburger Kultursenat abdrucken und um das Ganze noch rund zu machen, eben die einstürzenden Neubauten auch noch da in diesem Tempel zur Eröffnung auftreten. Ja, das zeigt eigentlich ganz gut, wie das auch alles schön medial immer aufgekocht wird. Und zum Glück gibt es eben Radiosendungen wie diese, damit man da mal ein bisschen gegensteuern kann. Ja, es war ein Riesenhype in Hamburg. Letzte Woche war das. Da strömte internationales Publikum zusammen. Die Kanzlerin, die Oberschichtsvertreter, Kulturschickeria, alles war da. Und dann wurde gelauscht. Ein neuer Tempel ist da. Ja, das ist immer ein Problem. Es geht um die Verteilung. Die Welt geht aus den Fugen und wir merken, es ist immer wieder dieselbe Frage. Es ist ein Verteilungsproblem. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander, soweit bekannt. Eine Studie, wie gesagt, der Hilfsorganisation Oxfam, soll nun jedoch zeigen, welch gigantische Dimension die Ungleichheit erreicht hat. Und das ist, wie eingangs gesagt, obszön. Es müsste eigentlich ein Aufschrei durch die Welt gehen bei so etwas und man müsste ein Sofortprogramm beschließen, einen Blitzplan, man müsste diese 8 Reichsten, oder es sind ja noch viel mehr, enteignen, man müsste ihnen ein Grundgehalt lassen und man müsste sie in Umerziehungsläger nach Sibirien schicken. Das ist ein kleiner Scherz, meine Damen und Herren, so weit werden wir nicht gehen. Aber es ist ein Skandal und wir sind sauer, empört und zornig. Die Hilfsorganisation Oslam legt also an diesem Montag eine Studie zu dem Vermögen in der Welt vor. Anlass ist, wie schon in den vergangenen Jahren, das sogenannte Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Autoren kommen darin zu dem Schluss, dass die Ungleichheit wächst. Keine Neuigkeit. Die Studie An Economy for the 99% soll außerdem zeigen, dass die Lage noch weit schlimmer ist als bisher gedacht. Demnach verfügen die 8 reichsten Personen der Welt mit zusammen 426 Milliarden Dollar über ein größeres Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, 409 Milliarden Dollar. Wer diese 8 Superreichen sind? Zählen wir sie mal auf. Ich habe hier die Liste der 8 Superreichen vor mir liegen. Beginnen wir mit der Hitliste Platz 8. Moment, ich habe hier eine kleine Melodie. Platz 8. New Yorks Ex-Bürgermeister, ein gewisser Herr Michael Bloomberg, der hat Finanzen, der kontrolliert Medien und Software. Der wurde 2016 auf 40 Milliarden Dollar geschätzt. Aktuell bewegt er sich gen 43,3 Milliarden. Also wie gesagt, Platz 8, Michael Bloomberg. Dann Platz 7, der IT-Tycoon Larry Ellison, so heißt der Bursche, landete bei 43,6 Milliarden Dollar. Forbes sah ihn schon mal 10 Milliarden höher, aber was soll's. Ah, da ist der Fanfarenton, der Tusch. Kommen wir zu Platz 6. Facebook-Chef Mark Zuckerberg zeigt uns den Wert unserer Privatsphäre. Der spioniert uns systematisch rund um die Uhr aus. Alle Facebook-Leute kriegen ihre Daten weggenommen und er verkauft sie. Er versilbert unser Sozialverhalten. Das hat ihm bisher 44,6 Milliarden Dollar eingebracht. Tendenz steigend. Platz 5. Ein gewisser Jeff Bezos, Amazon-Gründer und vor der Kamera stets lustig. Der macht immer gerne Scherze, ist immer gut aufgelegt. Gut drauf, ey! Naja, wer ist mit 45,2 Millionen Milliarden nicht gut drauf, oder? Das ist, als lebte man im Paradies. Paradies auf Erden für einige wenige Privilegierte. Er hat also, wie gesagt, 45,2 Milliarden auf der hohen Kante, die sich außerdem prächtig vermehren. Jawohl, wir wissen ja, der reichen Faktor liegt bei 20%. Das ist eine von Wall Street erhobene psychologische Studie, die sagt, die Reichen fühlen sich unwohl, wenn ihr Vermögen nicht jedes Jahr um 20% zunimmt. Dann wird's ihnen unwohl, dann bekommen sie Schweißausbrüche, sie haben Angst um ihr Geld, sie können etwas verlieren und dann arbeiten sie noch härter. Das heißt, lassen sie andere noch härter arbeiten, damit das Geld sich vermehrt. Kommen wir zu Platz 4. Carlos Slim war schon mal der Reichste von allen und handelt so ziemlich mit allem, was man sich vorstellen kann. Der verhökert, kauft und verkauft, was es überhaupt gibt. Wir können das gar nicht alles aufzählen. Schiffe, Warenhäuser, Sklaven, Dienstleistungen, Privatarmeen, alles wird verkauft und weiterverkauft. Der soll 2016 bei 50 Milliarden Dollar Vermögen gestanden haben. Platz 3 nun in unserer Hitliste, Warren Buffett. Das schreibt man Warren Buffett. Noch so einer, der im Ranking der Superreichen auf Spitzenplätzen festgetackert scheint, steht aktuell bei ca. 60,8 Milliarden Dollar. Platz 2. Zara-Gründer Amancio Ortega ist mit angeblich 67 Milliarden Dollar der reichste Europäer. Und nun die Nummer 1. Bammel, muss man das eigentlich noch extra sagen, wer die Nummer 1 ist? Ja, ich bin sehr gespannt. Bill Gates. Was für eine Überraschung. Das ist eine super Überraschung. Das braucht man gar nicht mehr erwähnen. Bill Gates, hauptberuflich wohltätiger Rentner, schaut vielleicht ab und zu mal nach dem Rechten und danach, ob sein Vermögen die 75 Milliarden Dollar Grenze aus dem letzten superreichen Ranking schon getoppt hat. Letzte Schätzungen sehen ihn gen 84 Milliarden Dollar entschwinden. Das war unser Ranking der superreichsten 8. Wie gesagt, 8. Die Hateful Eight, das erinnert dich an einen Film, ne? Hateful Eight. Ja, logisch, Tarantino. Wie heißt nochmal der Arsch von Amazon? Der Arsch von Amazon heißt, Moment, Jeff Bezos. Ja, weil ich in letzter Zeit doch öfters mal gefragt wurde, warum ich Bücher in meinem Rucksack mit rumschleppe und überhaupt in Buchläden latsche. Mhm. Das macht mir einfach Spaß und ich bilde mir ja nicht ein, dass das irgendjemanden interessiert, wenn man nichts bei Amazon bestellt, aber das unterstützt mich natürlich in meiner Meinung, das doch weiterhin nicht zu tun und auf Flohmärkte zu latschen. Sehr gut. Ja, ich bevorzuge auch das analoge Weltsystem des Lesens und des Buchkaufens. Ich muss manchmal in eine Buchhandlung reingehen, selbst wenn ich nichts kaufe. Aber ich fühle mich auch schlecht, wenn ich dann rausgehe und nichts kaufe. Hier gibt es eine tolle Buchhandlung im Zentrum von Barcelona, La Central, die ist in der Calle Elisabeth, oh, das war jetzt ein kleiner Ausrutscher. Da geht man in der Calle Elisabeth rein und kann an der Plaza Bon Succés hinten wieder rausgehen und kann da gerne 1 bis 2 Stunden verbringen und sich alles genau angucken. Irgendwas findet man immer. Gut, wir empfehlen den Hörerinnen und Hörern, Amazon, wenn es geht, zu boykottieren. Ja, ja, wir wissen, solche Aufrufe sind ungerecht und man sollte da nicht zu heftig sich reinsteigern, weil dann sollte man auch nicht in den Corte Inglés gehen und man sollte auch keine so und so Klamotten kaufen und so weiter, aber es ist nun mal so. Man sollte bestimmte Biermarken meiden, man sollte keine Zigaretten rauchen von den Tabakkonzernen. Trotzdem, mit irgendwas muss man ja anfangen, oder? Okay, die Nachrichten und gemischten Meldungen. Werfen wir einen Blick ins Internet. Ich habe hier mehrere Seiten geöffnet. Die Seite vom Spiegel von heute. Da gibt es Trumps America Day One. Donald Trump macht ernst, meint der Spiegel. Schon am ersten Amtstag beginnt er damit, das politische Erbe seines Vorgängers auszuradieren. Wir spielen nicht mehr rum. Da sieht man ihn mit seiner Clique am Tisch sitzen und ja, feixend verkünden, dass man alles kaputt machen wird, was Obama da an zarten Pflänzlein für eine sozialere Gerechtigkeit, also soziale Gerechtigkeit gepflanzt hat. Da trampeln sie jetzt drauf rum. Dann gibt es jede Menge Reaktionen auf Trumps Vereidigung. Wir müssen uns warm anziehen, ist so der Generaltenor. Politiker verschiedener Parteien verfolgten in Europa Donald Trumps Amtseintritt mit Sorge. Auch in Asien und weltweit gibt es große, große Bedenken, was da auf die Menschheit zukommen wird. Das Wirtschaftsforum in Davos, alles auf Trump, Angst vor Donald Trump. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos ist die Stimmung überraschend optimistisch. Naja klar, wer ist in Davos? Das sind Leute wie Trump. Das sind seine Klassenbrüder, die sich freuen, dass einer von ihnen, so ein feixendes Riesenteil wie sie selber, an der Macht ist und mit dem können sie gut reden. Die freuen sich, dass der Typ jetzt am Drücker ist. Donald Trump ist Präsident der USA. Wie geht es nun weiter? Fragen sich alle. Was bedeutet das? Was muss Europa tun? Und mit diesen Fragen befasst sich der neue Spiegel. Den werden wir am Montag kaufen und dann nächste Woche versuchen, da die Erkenntnisse dem Hörerpublikum zumindest darzulegen und als Diskussionsgrundlage hier im Niemandsland auszubreiten. Dann jede Menge Bilder. Trumps Amtseinführung ist natürlich auch ein Medien- und ein, sagen wir mal, Regenbogenpressespektakel. Da sieht man also, welche Kleider die Melania trägt, welche Brillanten und Schmuck da von der Oberschicht vorgeführt wird. Gleichzeitig gab es natürlich auf der Straße Zoff. Es gab jede Menge Proteste im Zentrum von Washington. Die Polizei setzte Tränengas ein. Es gab über 100 Verhaftete, Verletzte. Schlagstöcke wurden eingesetzt. Trump-Fans waren aus ganz Amerika angereist mit riesen Trucks und Traktoren, so richtige auch Country-Western-Fans. Ist tolle Musik. Wir haben nichts gegen Country-Western hier. Wir finden die klasse. Aber gut, das ist normal. Eine der Musikrichtungen, die Trump-Wähler nun bevorzugen, da kann man nichts machen, die waren angereist mit riesigen Lastwagen, mit Amerika-Fahnen. Dabei ist bekannt, dass in Washington selber nur 5% der Bevölkerung Trump gewählt haben. Dann die SPD, die will mal wieder den Reichen helfen. SPD will auf Vermögenssteuer verzichten. Die SPD setzt im Wahlkampf auf das Thema Gerechtigkeit. Eine Vermögenssteuer fordert sie nicht. Wichtiger sei die Besteuerung großer Erbschaften, so Parteivize Schäfer. Das ist typisch SPD. Wer die noch wählt, dem kann man wirklich nicht helfen. Die quatschen links, linken Unsinn und machen knallharte rechte Politik. Seit Jahrzehnten nun. Dann gibt es eine Reaktion auf Höcke-Rede. Maas sieht rechtsradikales Gesicht der AfD. Björn Höckes Rede über das Holocaust-Mahnmal empört Justizminister Maas. Der SPD-Politiker warnt, die AfD wolle offenbar zur neuen Heimat für Neonazis werden. Die umstrittene Rede des Thüringer Fraktionschefs Björn Höcke zum Umgang mit der NS-Vergangenheit schlägt weiter hohe Wellen. Nun attackiert Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD die Partei mit scharfen Worten. Ganz sicher sind bei weitem nicht alle Wähler der AfD Rechtsradikale, sagte Maas Spiegel Online. Aber wenn AfD-Politiker versuchen zu relativieren, welche Schande der Holocaust war, zeigt sich das rechtsradikale Gesicht der Partei. Die AfD hat es offenbar darauf abgesehen, zur neuen politischen Heimat für Neonazis zu werden. Der SPD-Politiker verteidigte die Erinnerungskultur an die Nazi-Verbrechen in Deutschland. Das Erinnern sei keine Schwäche. Im Gegenteil, Verantwortung für unsere Vergangenheit zu übernehmen, macht uns stark. Alle seien gefordert, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat gegen rechtsradikale Hetzer zu verteidigen. Ja, wenn jemand so etwas sagt, können sich die anderen Rechten, die weniger rechts sind, natürlich profilieren und können das hinstellen. Schauen wir mal auf die Seite der Jungen Welt von heute. Gucken wir mal zum Thema Junge Welt Inland. Die SPD hat die Kritik an CETA aufgenommen. Um jeden Preis will die Sozialdemokratie das Handelsabkommen nicht durchdrücken. Grundsätzlich dagegen ist sie aber nicht. Dazu gibt es in der Jungen Welt heute ein Gespräch mit Steffen Grüger. Dann geht es darum, dass immer mehr obdachlose Jugendliche und Kinder in Deutschland auf die Straße gesetzt werden. Was du auch gerade gesagt hast, in Hamburg wird die Elbphilharmonie, die Elfi, eingeweiht und da wurde fast 1 Milliarde verbraten, aber Deutschlands Jugendliche, die keine Eltern haben und die aus dem sozialen Netz rausgefallen sind, die landen auf der Straße. Dann streiken die Busfahrer in Hessen. Die haben Schichten bis zu 12 Stunden. Die streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Von der Leyen macht mittlerweile mobil. Von weiterer Verantwortung Deutschlands hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Freitag in der Bundestagsdebatte über die Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Mali gesprochen. Das heißt, es geht nach Mali. Wir haben da Verantwortung zu übernehmen. Wir wussten ja, die SPD hat die Freiheit des Westens am Hindukusch verteidigt, ein Riesenschlamassel veranstaltet und jetzt soll's nach Mali gehen. Sie warb damit um Zustimmung für den Kabinettsbeschluss, die Obergrenze für die Beteiligung deutscher Soldaten an der UN-Mission MINUSMA in dem westafrikanischen Staat von bislang 650 auf 1000 zu erhöhen. Und wenn die erstmal auf 1000 erhöht ist, dann ist Tür und Tor offen, später für 2000 und warum nicht 3000. Die Stabilität Malis habe auch Auswirkungen auf die Sicherheit für Europa, sekundierte der SPD-Abgeordnete Jürgen Kose am Freitag. MINUSMA gilt als zurzeit gefährlichste Mission der Vereinten Nationen. Beim jüngsten Selbstmordanschlag am Mittwoch wurden mindestens 60 Menschen in Mali getötet. Die Zustimmung der Mehrheit der Bundestagsabgeordneten zu der geplanten Truppenaufstockung Ende nächster Woche gilt jedoch als sicher. Meine Damen und Herren, wir verlassen hiermit den Katastrophenblock im heutigen Niemandsland. Es gäbe noch viel, viel mehr zu sagen und zu berichten, aber lassen wir es gut sein. Wir wollen auch noch ein bisschen Musik bringen und wir haben noch eine Buchbesprechung, mindestens eine, und Kino, Bammel, wird ja auch noch auf dem Programm stehen, oder? Ja, ganz genau. Mit Politik kenne ich mich nicht aus, aber mit Kino ganz gut. Kino ist ja auch eine Art von Politik. Auf jeden Fall. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. dreckigen Arschgeigen! Einfach mal eure Fresse halten! Keiner interessiert sich für eure Verlierer-Scheiße! Keiner! Und dass euer Leben ein einziger Haufen Scheiße ist, hat mit uns nichts zu tun! Nichts! Verdammte Scheiße! Die letzten 20 Minuten im heutigen Niemandsland. Der Himmel hat sich draußen vor unserem Fenster Studio 1 noch mehr zugezogen. Grauer Himmel und wärmer ist es auch nicht geworden. Bammel, wir haben noch zwei Dinge zu sagen, und zwar Kino und noch eine Buchbesprechung. Ja, ganz genau. Ich bin nicht hierher gekommen, um über das Wetter zu reden, sondern habe mich ausführlich vorbereitet auf den Kinoteil, aber vorher möchte ich unseren lieben Hörern und Hörerinnen vor allen Dingen noch einen kurzen zweiten Literaturtipp mit auf den Weg geben. Barcelona, die Stadt, in der wir leben, und ihre sehr bewegte Geschichte und eben das Thema des spanischen Bürgerkriegs, das hier öfter schon sehr ausführlich behandelt wurde, hat mich eben dazu gebracht, mir dieses Buch nochmal in meine Hände zu nehmen. Der Autor heißt Erich Hackel. Ein Buch, das im Juni 2016 in deutscher Sprache erschienen ist, also vor genau 6 Monaten. Und es heißt: Soweit uns Spaniens Hoffnung trug, Erzählungen und Berichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Wir hatten das Buch, als es erschien, kurz vorgestellt, aber nur sehr kurz. Und es ist schön, dass du das jetzt mitgebracht hast. Ich habe es gesehen, es liegt ja auf dem Tisch vor uns. Ist ein schöner Band. Sehr schön eingebunden, sehr ästhetisch gemacht, ein schönes Layout. Ja, mit 25 Euro als Hardcover natürlich nicht ganz billig, aber das ist eben halt auch ein Buch, das man öfter mal in die Hand nimmt. Und ich habe hier eine Besprechung im Netz gefunden auf der Website vom SWR2. Die haben am 27. Juni 2016 dieses Buch als Buch der Woche vorgestellt und ich lese mal kurz ein paar Auszüge aus diesem Text, den ich ganz gut fand und der eigentlich ganz gut beschreibt, warum auch mir persönlich dieses Buch sehr gut gefallen hat. Ja, hier heißt es, ein Buch gegen das Vergessen. 80 Jahre nach Beginn des Spanischen Bürgerkriegs am 18. Juli 1936 sind die Zeitzeugen, die ihn aus der Nähe erlebt haben, wohl fast alle verstorben. So droht dieser Krieg, der für Hitler-Deutschland und seine Luftflotte ein Übungsschlachtfeld für den Zweiten Weltkrieg war, hierzulande allmählich in Vergessenheit zu geraten. Hierzulande meint natürlich in dem Fall Deutschland und nicht Spanien, aber leider ist es hier fast ganz genauso. Und deswegen sind solche Bücher eigentlich umso wichtiger. Dabei haben über 20.000 Deutsche daran teilgenommen. Um die Erinnerung an die fast 3 Jahre währenden blutigen Geschehnisse in Spanien wachzuhalten, hat der österreichische Schriftsteller Erich Hackel aus deutschsprachigen Presseartikeln, Memoiren und Romanen ein Band mit, und da haltet euch mal fest, 46 Beiträgen von Zeitzeugen zusammengestellt. Zeitzeugen aus ganz Europa wohlgemerkt. Neben Deutschen, Österreichern und Schweizern kommen auch Serben, Tschechen und Ukrainer zu Wort. Sämtliche Texte wurden auf Deutsch verfasst, auf Beiträge von deutschsprachigen Spanienkämpfern, die die faschistische Seite unter Franco unterstützt haben, hat Hackel verzichtet. Er begründet dies im Vorwort wie folgt. Es wäre eine seltsame Auffassung von Pluralismus, Faschisten und Söldner mit Antifaschisten zusammen zu spannen. Und das finde ich eben auch sehr bemerkenswert, wo doch jetzt gerade da du diese Meldung vorgetragen hast, dass das Bundesverfassungsgericht eben nicht, also man sieht einfach Redefreiheit mit demokratischen Grundregeln ganz normal und mal Nazis das Maul zu verbieten, das traut sich eigentlich keiner mehr und deswegen finde ich ganz gut, dass die zumindest an dieser Stelle ausgespart werden. Ja, es geht weiter. Während Hitler Armeeangehörige nach Spanien schickte, waren auf republikanischer Seite lediglich freiwillige Kämpfer anzutreffen. Und während Hitlers Kämpfer dabei Vergünstigungen warteten, zahlte für die Republik eintrat, dies in den meisten Ländern mit dem Verlust der Staatsbürgerschaft. Auch ein interessanter Aspekt eigentlich. Unter den Autoren finden sich etliche weniger bekannte Namen, aber auch illustre Vertreter der schreibenden Zunft wie Journalist Egon Erwin Kisch und die Schriftsteller Arthur Köstler, Hermann Kästen, Erika Mann und Anna Segers. Und Gustav Regler nicht zu vergessen. Ja, ganz genau. Ernest Hemingway und viele, viele, viele mehr. Ja, und das macht eben diesen besonderen Reiz aus dieses Buchs, dass so viele unterschiedliche Beiträge und Sichtweisen dort chronologisch geordnet wurden und die eben oft in einer sehr persönlichen Ich-Form geschriebenen Texte, die hier versammelt sind, sind eben auch ganz oft zum Beispiel Briefe oder eben auch Presseartikel oder Auszüge aus Memoiren und das macht eben dieses Buch auch so vielfältig und interessant, eben weil es so viele unterschiedliche Stile miteinander verbindet. Vielleicht sollte man noch anmerken, ein tolles Buch, das mir sehr gut gefallen hat, von einem spanischen Autor, ist das Buch Soldaten von Salaminas oder von Salamis von Herrn Javier Cercas. Ich weiß nicht, ob du auch den Film gesehen hast. Mhm. Soldados de Salamina. Und toller das Film. Ist wirklich ein kleines Meisterstück, ein kleines Meisterwerk. Sowohl der Roman als auch der Film sind sehr toll gemacht und zeigen ein Stück Wirklichkeit dieses grausamen spanischen Bürgerkrieges, das eine Wahrheit enthält, die faustdick ist. Wir empfehlen dieses Buch und diesen Film. Mhm. Kann ich nur zustimmen. Vielleicht schließe ich nochmal ganz kurz ab mit, soweit uns Spaniens Hoffnung trug und dem Text von Eva Karnowski. Soweit uns Spaniens Hoffnung trug, ist nicht nur für zeitgeschichtlich Interessierte lesenswert. Angesichts der zahlreichen Bürgerkriege der jüngsten Zeit, sei es in der Ukraine oder in Libyen, im Jemen oder in Syrien, lohnt sich die Lektüre des von Erich Hackel herausgegebenen Sammelbandes ganz besonders, denn die Leiden der Zivilbevölkerung und die Kriegsfolgen haben sich kaum verändert. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, leider. Und wie gesagt, dieses Buch unseren Hörern und Hörerinnen nochmal ans Herz legen. So, fast schon zum Schluss jetzt. Weiter im Musikprogramm, Bamme, von deiner Punk-CD. Was gibt's jetzt? Ach ja, Erich Hackel, der Autor dieses Bandes, kommt aus Österreich. Ich habe jetzt hier eine Band aus der Schweiz. The Munsters, erschien auf dem Rock'n'Roll und Rockabilly-Label Voodoo Rhythm Records. Da könnt ihr mal einen Blick auf die Website werfen. Das ist ein tolles Label aus Bern, aus Switzerland. Und die Band heißt The Munsters, Not Enough. Land. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Ja, Bammel, zum Schluss noch ein bisschen Kino. Was hast du anzubieten dem Hörerpublikum? Drei Filme, die bereits seit längerem laufen, die ich vielleicht unseren Hörern noch mal kurz empfehlen wollte. Patterson von Jim Jarmusch, den hast du ja wahrscheinlich schon gesehen, oder? Nee, seit dem 7. Nicht. Dezember den Kinos. Man kann ihn sehen in der Version Original con Subtitles Español im Renoir Florida Blanca, im den Balmes Kino und im Boliche. Und ganz toll fand ich auch Franz von François Ozon, diese Ernst Lubitsch Hommage, der läuft ebenfalls, sollte man sich auch im Original angucken, im Balmes, im Boliche, im Méliès und im Verdi Kino. Die fand ich beide ziemlich klasse. Ja, Franz, das klingt sehr spannend. Da geht es um ein Schicksal im Ersten Weltkrieg, soweit ich das mitbekommen habe. Ganz genau, sowohl inhaltlich als auch formal ziemlich spannend, weil er in Schwarz-Weiß und in Farbe ist. Und ja, kann ich jetzt hier in drei Sätzen nicht zusammenfassen, diesen Film, aber sei euch ans Herz gelegt. Werner, was hast du, Lili, was hast du gesehen? Werner ist nicht da. Ich habe einen Film gesehen. Den Film Arrival, Llegada. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast und was du davon hältst, aber mir hat der absolut gut gefallen. Ja, ich fand den, ich war auch positiv überrascht. Guter Science-Fiction-Film, würde ich sagen. Ja, und jetzt habe ich den Film Joy gesehen. Joy ist eine junge Frau, dargestellt von Jennifer Lawrence. Die ist eine mehr belastete Hausfrau, Mutter, Eheweib, Versorgerin einer Familie und hat zwei kleine Kinder. Der Ehemann ist ein netter, liebevoller Nichtsnutz. Und sie muss sich um alles kümmern, sie hat die Verantwortung. Toll dargestellt, Jennifer Lawrence geht da zurück auf ihre Ursprünge, auf Winterspone, wo sie dieses großartige Mädchen spielt. Und da hat sie eine ähnliche Rolle. Sie erfindet einen Wischmopp, der völlig praktisch ist. Und ihre Erfindung ist eigentlich genial. Es ist also ein Aufnehmer, um zu putzen. Als Hausfrau ist sie davon abhängig, dass sie schnell und rationell und gut putzen kann. Und sie findet mit viel Glück einen Manager, der ihr die Chance gibt, in einem dieser Televentas, dieser Teleselling-Kanäle, die rund um die Uhr laufen und wo Amerikas Hausfrauen rund um die Uhr bestellen, ihren Wischmopp vorstellen zu können. Und damit beginnt ein großartiges Abenteuer, ein kapitalistisches Märchen, das ich jedem empfehlen kann zu sehen. Toller Film, klasse Streifen, Joy, Freude mit Jennifer Lawrence. Ich habe diesen Beitrag jetzt spontan gebracht, ich habe da gar nichts vorbereitet, ich habe das so aus dem Gedächtnis alles erzählt. Ich glaube, der Regisseur ist Jeff Nichols, aber ich kann mich da täuschen. Ja, ganz genau, so heißt er. Aktuelle Erstaufführung vielleicht, seit gestern gibt es einen neuen Godzilla-Film, finde ich super spannend, ja? Von Hideaki Anno und Shinji Higuchi. Ich hab das Foto gesehen, da kriegt man Angst. Ich glaube, der ist ganz geil. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, weil, wie gesagt, läuft seit gestern in Originalfassung mit spanischen Untertiteln, was ja bei Godzilla besonders wichtig ist. Im Balmes, im Verdi und im Diagonal Mar. Ich würde mir, glaube ich, da angucken, weil das so eine Wuchtbrumme ist, die vor allem auf der großen Leinwand wahrscheinlich funktioniert. Diagonal Mar können wir wirklich empfehlen. Ist zwar ein bisschen teurer, aber es lohnt sich, da hinzugehen. Man sitzt da in so einem großen Saal, wo die Sitzreihen sehr steil nach oben gehen und die Leinwand ist leicht gekrümmt und riesig und was eine Wucht ist, ist auch der Sound. Mhm. Der Sound und die Musik und die Geräusche kommen wirklich von allen Seiten und da wackelt der ganze Saal. Eines meiner Lieblingskinos. Darf man das in dieser Sendung Werbung für so einen Kommerzladen machen? Also ich mach's einfach mal und ja, ich finde es auch ein schönes Kino. Einfach wegen der technischen Ausstattung. Ja. Das ist auch keine Werbung. Wir reden hier einfach über Vorlieben und guten Geschmack. Wenn das zufällig mit irgendeinem kommerziellen Ding übereinstimmt, dann sagen wir Bravo. Qualität. Ja, und selbst wenn es so wäre, mir persönlich wäre es jedenfalls scheißegal. Dazu nochmal zu den Filmen. Ein Film, der schon seit längerer Zeit in Deutschland Riesenthema ist. Toni Erdmann von Maren Ade, der ist jetzt auch gestern gestartet. Aha. Auf insgesamt 13 Leinwänden in Barcelona, habe ich mal gezählt. Wer ihn auf Deutsch sehen will, muss ins Renoir Florida Blanca oder ins Verdi-Kino gehen. Ja, ich glaube, der ist ganz spannend, aber da muss man sich nicht so beeilen, weil der wird wohl noch ein bisschen im Gespräch und auch in den Kinos hier bleiben. Ein Film, wo man sich vielleicht mehr beeilen muss, weil ich glaube, der läuft nur ausschließlich in jenem erwähnten Diagonal Mar, wenn ich das nochmal sagen darf. Colonia heißt der, von Florian Gallenberger. Daniel Brühl und Emma Watson spielen zwei junge Menschen, die in Chile im Jahr 1973 in die Wirren des Militärputsches geraten. Ich glaube, es ist ein super spannender Film, aber wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Hast du den gesehen, Didi? Auszüge habe ich gesehen. Wir haben den hier schon vorgestellt und auch mit den historischen Implikationen. Wir haben natürlich die Zeit auch schon geschildert hier im Niemandsland. Gesehen habe ich ihn noch nicht. Ich habe ihn aber auf meiner Guckliste. Ja, läuft wie gesagt seit gestern nur in diesem einen Kino und da muss man sich, glaube ich, da ein bisschen beeilen, weil der wird auch bald wieder verschwinden. Jo, Bammel, wir müssen raus. Das war's. Zeit ist weggerannt, weggerast im Sauseschritt. Toll, ja, danke nochmal für die Einladung und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, danke, dass Sie mir Ihr Ohr geschenkt haben. Klasse, dass du hier warst. Wir werden das wiederholen. Ich hoffe, dieses Jahr wirst du öfter kommen und wir grüßen nochmal Werner. Werner, falls du uns jetzt hörst, bei einem Glas Buttermilch und einer geriebenen Knoblauchzehe, die du in einen Kamillentee geworfen hast. Oder gute Besserung. Oder einem Glas warmen Bier. Warmen Bier, genau. Warme Malzbier. Dann, Dann wünschen wir dir alles Gute, gute Besserung und bis nächste Woche. Tschüss, Agur, meine Damen und Herren, das war's. Vielen Dank. Haben Sie ein schönes Wochenende, werden Sie glücklich und hören Sie weiter Kontrabanda FM, denn hier gibt es tolle Sendungen rund um die Uhr. Zum Abschluss vielleicht ein Lied von Fanny van Dannen von seiner neuen CD. Die heißt Come On, das neueste Werk von Fanny van Dannen. Tschüss, machen Sie es gut. Gestern war er nicht betrunken, gestern war er nicht so scheu. Gestern war er nicht verrückt und gestern war er treu. Sie sahen gegrillte Hüftsteaks und sie waren sehr begehrt. Gestern wurde die Depression zum Weltkulturerbe erklärt. Gestern fuhren sie Autoscooter, gestern log er nicht. Gestern kam sie aus dem Haus mit einem hellen Gesicht. Gestern wurden wieder viele Verbrechen aufgeklärt. Gestern wurde die Depression zum Weltkulturerbe erklärt. Gestern ist ein komisches Wort. Gestern ist ein komisches Wort. Es besteht aus einem G, einem E und einem Stern. Gestern glaubte er, dass sie glücklich wären, glücklich wären. Er floh vor ihren Gefühlen, er floh bei Tag und Nacht. Er glaubte an die Zukunft, sie hat an ihn gedacht. Und es gibt die große Liebe und sie war so unbeschwert. Gestern wurde die Depression zum Weltkulturerbe erklärt. Gestern rief er, stimmt so, gestern hat er sie vermisst. Gestern ist etwas geschehen, das nie mehr gut zu machen ist. Gestern hat sie selbstbewusst die Straße überquert. Gestern wurde die Depression zum Weltkulturerbe erklärt. Niemand's Land.